Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Somebody by nightfall. Ooh, nah, nah, could it be a baby? Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. I'm not afraid to die. much fun. Mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Sometimes I like it fast, sometimes I like it slow. I had to show the boy, because he didn't know. He was cute but so naive, so cute I wouldn't let him leave. Don't worry boy, I'll show you how, but first I want it and I want it now. The night the boy learned how to dance, I showed him how to move. We'll be right back. Hier ist Radio Kiepenkerl, Sven Sandbote und Kirsten Mebs, ihr Morgenteam. Ja, Herbstferien laufen für die meisten in diesem Jahr ohne Urlaub. Aber mit Radio Kiepenkerl kommen sie doch noch raus und machen Kurzurlaub mit der ganzen Familie. Denn wir schicken sie in Deutschlands größten Freizeitpark, den Europapark. Nass werden in der Wildwasserbahn, kreischen beim Katapultstart in der Achterbahn, wenn sie da überhaupt noch einen Ton rausbekommen in dem Moment. Und sie übernachten in einem der parkeigenen Hotels. Morgens gibt's natürlich noch lecker Frühstück und dann sind sie für den nächsten Abenteuertag gestärkt. Dafür einfach online bewerben, klicken Sie radiokiepenkerl.de. Wir hören uns morgen früh ab 6 wieder. Bei mir läuft's wieder, denn ich wurde prima beraten von Rasfeld. Modische Schuhe mit Komfort für Diabetiker, Menschen mit Hammerzehen, Hallux Valgus oder Fersensporn. Schuh Rasfeld mit der großen Auswahl in Nordkirchen, Bergstraße. Nicht jedes Kind kann bei seinen leiblichen Eltern leben. Für diese Kinder und Jugendlichen sucht der Pflegekinderdienst des Kreises Coesfeld ein Zuhause. Entweder dauerhaft oder für begrenzte Zeit. Sind Sie dabei? Wir informieren Sie gerne über die Voraussetzungen und was auf Sie zukommt. Dann lernen wir uns kennen. Der Pflegekinderdienst des Kreises Coesfeld. Für mehr Infos klicken Sie radiokiepenkerl.de. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Willkommen im Haus der starken Marken, wo Service noch groß geschrieben wird. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on to you. I knew my heart belongs to know you. You give me something. From a perfect summer day, heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. We'll be right back.

Been lonely, what a boring down. the ceiling. I knew this would happen. So hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends always have fun. You're a bad girl. I'm just a loser, shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter, but you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely too. I've been lonely.